Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5. Dresden, den 22. September 93. Wohl dir und deinem Weibchen, dass ihr nun auch in unserm Orden seid. Es ist ein eigner Genuss, ein solches kleines Wesen um sich zu sehen, das einem so nahe angehört. Wer diesen Genuss entbehrt, lernt den Wert des Lebens nie vollständig kennen. Wir freuen uns herzlich, dass alles so gut abgegangen ist. Schreib uns bald wieder, wie es in den 6 Wochen geht. Wenn du freie Wahl hattest, so verdenke ich dir nicht, dass du Ludwigsburg, Heilbronn vorzogst. Es muss eine sonderbare Empfindung bei dir gemacht haben, dich wieder in deiner Heimat zu sehen. Humboldt gefällt mir recht wohl und wir sehen uns oft. Er hat nicht gemeine Kenntnisse in der alten Literatur und Talente zur Philosophie. Als Schriftsteller fehlt es ihm noch an gewissen Handgriffen. Er weiß seine zum Teil sehr guten und fruchtbaren Ideen nicht geltend zu machen. Seine Aufsätze haben etwas Trockenes und Unbefriedigendes, was mehr in der Form als im Stoffe liegt. Er fehlt, täuscht mich, in der Anordnung, spannt die Erwartung nicht, ermüdet durch unnötige Ausführlichkeit, fällt ins Schleppende, weiß nicht, Licht und Schatten zu verteilen und dergleichen. Dies bemerke ich besonders an einem geschriebenen Aufsatze über das Studium des Altertums, den er mir nebst deinen und Dahlbergs Anmerkungen mitgeteilt hat. Die Dahlbergschen haben mich eben nicht erbaut. Er hat H. größtenteils gar nicht verstanden. Überhaupt habe ich bei H. noch wenig Genialisches gefunden, aber Gefühl für allerlei Art von Vortrefflichkeit und Empfänglichkeit für große und viel umfassende Ideen. Im Umgange ist er sehr angenehm durch eine gewisse Offenheit und Jovialität, die einem wohltut. Ich wünschte, dass er länger hier bliebe. Seine Frau ist jetzt sehr mit dem Kinde beschäftigt und dadurch für den Umgang weniger mitteilend. Göschen hat mich ausgespannt, des sind wir froh, jo, jo. Mauvillon fertigt den spanischen Erbfolgekrieg in 4 Wochen und für Göschens Bedürfnis gewiss gut genug. Ich hatte mir eine Methode ausgedacht, diese Arbeit con amore zu machen, aber dazu war jetzt nicht Zeit. Abermals eine Erfahrung über das Unrentierende meiner Schriftstellerei. Dein Körner.